Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du bist im Schwimmbad und hörst, wie sich zwei Jungen, Henry und Finn, über den Beruf des Kapitäns unterhalten. Endlich Ferien. Was machst du im Sommer, Henry? Mein Vater kommt nach Hause. Er bleibt erstmal 10 Wochen und wir fahren alle zusammen 2 Wochen nach Spanien. Ich freue mich schon riesig darauf. 10 Wochen, sagst du? Was ist denn dein Vater von Beruf? Mein Vater ist Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff. Sag bloß, Kapitän? Das ist mein Traumberuf. Wirklich? Ja, wusstest du das nicht? Als die von der Berufsberatung bei uns in der Schule waren, hatte ich das erwähnt. Ach, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Sag mal, Finn, hast du dich schon über die Ausbildung und Voraussetzungen informiert? Ja, zum Teil. Ich weiß zum Beispiel, dass man Kapitän sowohl mit als auch ohne Abitur werden kann. Genau. Mein Vater hatte damals kein Abitur. Er hat als Schiffsmechaniker angefangen. Ja, ohne Abitur dauert es länger. Mit Abitur fährt man als nautischer Assistent 1 Jahr auf See. Und danach muss man ein 3-jähriges Studium machen. Anschließend muss man nochmal 3 Jahre auf See als Offizier Erfahrung sammeln. Ich sehe schon, Finn, du meinst es tatsächlich ernst mit dem Kapitänsberuf. Mein Vater hat erzählt, dass er 22 Jahre lang auf Containerschiffen durch die Welt gefahren ist, bevor er aufs Kreuzfahrtschiff kam. Das war ganz schön hart. Da musste er auf den Frachtschiffen schon mal 48 Stunden lang auf der Brücke stehen. Besonders bei schwierigen Wetterbedingungen. Das ist mir schon klar und das nehme ich auch gern in Kauf. Ich liebe Schiffe und das Meer. Dein Vater hat jetzt Glück. Mit einem Passagierschiff fährt man zu Traumzielen und sieht viel mehr von der Welt als auf Frachtschiffen. Weißt du, das ist gar nicht so traumhaft, wie man denkt. Auf seinem Schiff sind rund 2000 Touristen und 600 Mann Besatzung. Das Schiff, es heißt übrigens Aida Sol, fährt durch das Mittelmeer oder durch Nord- und Ostsee. Wenn das Schiff auf Mallorca oder an norwegischen Fjorden anlegt, bleibt der Kapitän auf dem Schiff. Von den Traumzielen kriegt er meist nur den Hafen zu sehen. Du, Henry, warst du schon mal auf der Aida Sol? Ja, einmal lagen sie im Hamburger Hafen. Da durfte ich für ein paar Stunden mit aufs Schiff. Ich kann dir sagen, das ist wie ein riesiges Hotel. Und es ist nicht einmal ein sehr großes Kreuzfahrtschiff. Da gibt es für alles eigene Manager. Für das Essen, die Zimmer, die Maschinen, die Technik, sogar für die Unterhaltung der Gäste. Ich durfte auch auf die Kommandobrücke. Hunderte von Knöpfen. Eckige, runde, blaue, rote, grüne Tasten. Lange Hebel, blinkende Bildschirme. Da soll mal einer den Überblick behalten. Das finde ich faszinierend. Komm doch mal zu mir, Finn. Da kannst du meinen Vater kennenlernen und dich mit ihm unterhalten. Oh, super gern. Frag ihn doch bitte, wann es ihm passt. Und ruf mich an.